da war das Leben schön. Da konnte man noch bei mir einen 1000-Mark-Schein sehen. Heute, da ist das Geld sehr knapp. Ich pumpe mir 3 Mark und zahle jährlich ab. Miese Zeiten, wo man hinhört, lauter Pleiten. Früher kurbelte man seinen eigenen Wagen an und jetzt fährt man gratis vorne auf der Straßenbahn. Miese Zeiten, wo man hinhört, lauter Pleiten. Mein Mercedes, der ist futsch, so sprach Herr Kohn. Und mir bleibt nur noch die Autosuggestion. Früher, da war ich elegant, da war ich noch mit meinem Schneider gut bekannt. Heute treff ich den Schneider wo, dann mach ich einen Bogen gleich, das sowieso. Miese Zeiten, wo man hinhört, lauter Pleiten. Früher zog man sich mit Nerz und Zobel nobel an und jetzt bleibt man schuldig den gefärbten Dobbermann. Miese Zeiten, wo man hinhört, lauter Pleiten. Auch mein letzter Anzug sieht schon aus sehr mies, weil ich ihn zum 3. Mal schon wenden ließ. Früher, da hatte Gott sei Dank der kleinste Säugling schon ein Konto auf der Bank. Heute, da schwärmt man meistens sehr für einen bargeldlosen, ungedeckten Scheckverkehr. Miese Zeiten, wo man hinhört, lauter Pleiten. Man bezahlt nur noch mit Wechseln, heut im deutschen Land, da wird selbst der frömmste Jude noch zum Protestant. Miese Zeiten, wo man hinhört, lauter Pleiten. Hab ich heute keine Dollar, keine Pfund, denk ich, Gott, die Hauptsache ist, man ist gesund.